Bürden von Charles Algernon Swinburne aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Bürden von Charles Algernon Swinburne. Die Bürde schöner Weiber, Sinnentrug und Liebe, die sich lachend elend macht, und häuptlings der unwandelbare Flug der Jahre, schattenähnlich sacht, und Wangen eingefallen über Nacht, und Gram, der hält, was Freude einst verhieß, und Müdigkeit, die für ein Kaufgeld wacht. Dies ist das Ende, weh, das Ende dies. Die Bürde feiler Küsse, o wie schwer, ein wehevolles Kreisen ohne Frucht, von Mitternacht bis Morgengrauen Begehr, vom Morgengrauen zum Abend neue Sucht, und zwischenein die angstgejagte Flucht vor deiner eigenen Seelenfinsternis und Liebe, dir verekelt und verrucht. Dies ist das Ende, weh, das Ende dies. Die Bürde falscher Reden, o du wirbst, umsonst um Menschengunst, sie spotten dein, noch trinken sie dir zu, aber du stirbst. Wehe, du stirbst, und da bist du allein. Allein wie Erde wird dein Antlitz sein, wie Seeschlamm, den die Flut ans Ufer stieß. Allein, und was Gestalt war, wird Gebein. Dies ist das Ende. Weh, das Ende dies. Die Bürde langen Lebens, dir wird bang, des Nachts in deinem Bett. Du atmest schwer, du stöhnst der Nacht entgegen, o wie lang, und sprichst zum Morgen, dass doch Abend wär. Und keine Liebesfessel hält dich mehr, das Band, das dich ans Leben knüpfte, riss, und blind geschlagen tastest du umher. Dies ist das Ende, weh, das Ende dies. Die Bürde eitlen Glanzes, alles bleicht, das Gold wird trüb, des Sommers Grün verdorrt, und aller Zauber, der dich blendet, weicht, dein eigner Blick wird unstet und umflort, und alle, die dich lieben, gehen fort. Und jener Mund, der einst vielleicht dich pries, der sagt dir heut ein unbarmherzig Wort. Dies ist das Ende, weh, das Ende dies. Die Bürde der Erinnerung, dermal einst, wenn deines Daseins Wehe dich erfasst, wenn du um alle deine Schmerzen weinst, um alles, was du je besessen hast, da siehst du deutlich, was du ehemals sahst, jedwede Hoffnung, die sich falsch erwies, wie man dich liebte, wie man dich gehasst. Dies ist das Ende, weh, das Ende dies. Die Bürde von Gestorbenen, fernab, weh, wo Licht und Dunkel ineinander rinnt, wo keine Saat und keine Ernte je und grauenvoll die bleichen Tage sind, wo seinen schwarzen Flor das Schicksal spinnt, wo alles Grauen, Nacht und Finsternis, da wandeln sie verschleiert, stumm und blind. Dies ist das Ende, weh, das Ende dies. Die Bürde vieler Freude, morgen, glaub, erlischt der Freudenbrand, der heute loht, die Stunden streuen zu deinen Füßen Staub, beißende Sturmwut dir zu Häupten droht, und fahl wie Asche wird das glühende Rot. Zu Lüge wandelt sich, was Wahrheit hieß, und wo es Tag war, da kommt Nacht und Tod. Dies ist das Ende, weh, das Ende dies. Botschaft, ihr alle, noch vom Hauch der Lust geschwellt, trunken vom Wein des Lebens, der euch süß. Bedenkt, bedenkt, der dunkle Vorhang fällt. Dies ist das Ende, weh, das Ende dies. Ende von Bürden von Charles Algernon Swinburne.